bedanken, wie dort die Burg mir gebaut. Durch Vertrag zähmt ich ihr trotzig Gezücht, dass sie die Ehre alle mir schiefen. Ich steht nun dank den Starken und den Zoll sorge dich nicht. Thank you. allein frag ich nach keinem, ob des Feindes Neid zum Not sich fügen, lehrt nur Schlauheit und List, die Loge verschlagen sie übt. Der zum Vertrage mir riet, versprach mir Freier zu lösen, auf ihn verlass ich mich nun.